Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des E-Government Podcast. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ja, nachdem wir in der letzten Folge eine reine News-Episode gemacht haben, haben wir heute ein ganz spannendes Thema für euch, nämlich die Innovationsstiftung Bayerische Kommune. Und damit wir das auch richtig gut machen, haben wir uns einen Gast eingeladen, dazu aber gleich. Natürlich haben wir auch wieder jede Menge News, Kurioses, allerlei, auch ein bisschen Hausmeisterthemen und auch ein paar Veranstaltungen für euch. Genau, und ich würde sagen, wir steigen ein. Thema. Mit der Innovationsstiftung Bayerische Kommune und wir haben uns heute einen Gast ins Studio geholt, die Kerstin Bonfig. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Mache ich gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich die Innovationsstiftung Bayerische Kommune wieder einem breiteren Publikum näher bringen kann. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für die Kommunen in Bayern in dieser Form bundesweit eine einmalige Einrichtung sind. Ja, die Innovationsstiftung Bayerische Kommune ist eine als gemeinnützig anerkannte Stiftung des öffentlichen Rechts. Ich glaube, das sagt auch schon ganz viel darüber aus, wie unsere Arbeitsweise so ist. Wir wurden gegründet im Jahr 2010 durch die vier bayerischen kommunalen Spitzenverbände und die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern, der AKDB. Da müssen wir gleich noch einen Disclaimer einschieben. Matthias und ich, wir sind beide Mitarbeiter der AKDB. Wie es der Zufall so will. Wie das der Zufall so will. Trotzdem ist unser Podcast ein privates Projekt, was mit der AKDB nichts zu tun hat. Ganz genau. Genau, aber das gibt uns natürlich die Chance, wenn wir in der Firma arbeiten, die Kerstin bei uns einzuladen in unser Studio und uns was über die Stiftung zu erzählen. Richtig. Ich finde es auch sehr gut und ich glaube, das passt auch ganz gut in diese Reihe mit rein, in einen E-Government-Podcast, wenn man sich einfach mal ein bisschen auch unsere Themen anschaut, die Projekte, die wir durchführen und betreuen. Einfach schon mal eins herausgegriffen, das Bürgerkonto als zentraler Baustein von E-Government. Ohne Bürgerkonto, behaupte ich jetzt einfach mal, gäbe es kein erfolgreiches E-Government. Und da waren wir jetzt im vergangenen Jahr auch sehr aktiv und haben einen Leitfaden herausgebracht, der großen Anklang fand und der so erfolgreich war unter dem Titel Bürgerkonto, Möglichkeiten und Potenziale, dass es auch schon eine zweite aktualisierte Auflage dazu gibt. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorn an. Du hast ja schon kurz was zur Stiftung gesagt, was die Stiftung ist, wer die Organe der Stiftung sind oder die Träger der Stiftung sind. Was macht die Innovationsstiftung Bayerische Kommune denn konkret? Wir fördern Wissenschaft und Forschung bei innovativen Vorhaben und IT-Projekten im Kommunalbereich. Das heißt, unser großes Ziel ist es, mit unserer Stiftungsarbeit die Modernisierung der Verwaltung mit voranzutreiben, um dadurch ja die Zukunftsfähigkeit der Kommunen zu sichern, aber auch, und das ist unser zweites Bestreben, einen nachhaltigen Bürgernutzen ja mit zu unterstützen. Also es soll sowohl für die Kommunen, für die Verwaltungen Sinn bringen und eine Hilfestellung sein, aber auch wirklich den Bürgerinnen und Bürgern helfen, in der heutigen Zeit einfach gut mit dem ganzen Verwaltungsdiensten umzugehen. Wie sieht das konkret aus? Was macht ihr konkret? Und wie kann der Bürger davon daran teilhaben? Zum einen muss man ja auch immer sehen, dass der Verwaltungsmitarbeiter, und zwar vom Entscheider bis zum Sachbearbeiter, auch immer selbst Nutzen der Bürger ist. Das ist das eine. Zum anderen ist es aber auch so, und auch da muss ich nochmal auf unser Stiftungsprojekt zum Bürgerkonto eingehen, wenn in den Verwaltungen dieses Prinzip mehr eingesetzt und genutzt wird, das heißt E-Government wirklich in der Breite gelebt wird, dann hat der Bürger natürlich den Vorteil, dass er die Dienste der Verwaltungen 24 Stunden an 7 Tagen der Woche nutzen kann. Er spart sich Zeit, er spart sich Wege Ich glaube, das sind nur zwei Vorteile von vielen weiteren, die hier da sind. Die Frage von dir war aber auch, was tun wir denn da konkret, um zu unterstützen? Wir arbeiten mit renommierten Wissenschaftlern und erfahrenen Praktikern zusammen. Das heißt, wir versuchen immer auch, den neuesten Stand der Wissenschaft mit einzubeziehen, um die Anforderungen des täglichen Lebens meistern zu können. Bei unseren Projekten und auch bei der Auswahl der Projektnehmer ist für uns entscheidend, wie praxisrelevant kann das Ganze dargestellt werden. Und auf der anderen Seite ist auch eine Verwaltungsnähe unabdingbar der Projektnehmer. Wir haben zwar eine ganz große Bandbreite an Themen, das heißt, es reicht von einem rechtlichen Kompendium über Handlungsleitfäden bis hin zu ganz konkreten praktischen Checklisten oder auch E-Learnings. Aber zwei große Ziele müssen dabei immer im Fokus bleiben: Verwaltungsnähe und Praxisrelevanz. Wie stellt sich das dann dar, dass ihr da Verwaltungsnähe, Praxisrelevanz definiert? Definiert ihr das von euch aus? Machen das eure Experten? Gibt es einen Dialog mit Kommunen und Bürgern? Mhm. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und wir haben jetzt im Jahr 2016 auch Projekte durchgeführt, bei denen wir tatsächlich auch die Praktiker aus den einzelnen Kommunen und zwar auch hier wirklich die ganze Bandbreite von kleinen Städten bis größere Gemeinden und auch umgekehrt über Landkreise und auch Beteiligung von Vertretern von Bezirken mit reingenommen haben. Wir arbeiten auch zum Teil mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband zusammen, damit auch wirklich klar ist, besteht das auch dann einer Prüfung vor Ort, was wir tun. Wir sind da immer im Austausch natürlich mit den vier Bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden. Und wir als Vertreter der Stiftung koordinieren das auch, vermitteln und schauen auch natürlich von unserer Warte aus darauf, passt es. Und immer auch vor dem Hintergrund, dass wir ganz unterschiedliche Menschen damit auch ansprechen wollen. Das heißt, wir müssen vielleicht einem Entscheider vor Ort andere Dinge an die Hand geben, als dann später einem Mitarbeiter des Entscheiders, der das wirklich umsetzen muss. Wie sehen die Projekte denn konkret aus? Macht ihr die Projekte speziell für die Kommunen oder macht ihr die Projekte für den Bürger? Was hat der Bürger von dieser ganzen Innovationsstiftung? Naja, der Bürger hat insofern was davon, wenn es jetzt nicht ganz konkret ist, dass, wie vorhin schon beschrieben, die Ausmaße sind, einfach dadurch, dass seine Verwaltung, mit der er zu tun hat, optimal funktioniert. Es gibt einfach mittlerweile sehr viele Themen, wo man sagen muss, dass die Verwaltungen da nicht immer alles sofort auch stemmen können, aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt finanzielle oder auch personelle Ressourcen. Und da sind wir dann eben da, um zu unterstützen, um mit zu fördern, um Themen auch einfach, die dringend sind, zu übernehmen. Also ein ganz aktuelles Thema, was wir jetzt gerade frisch abgeschlossen haben, ist eine Arbeitshilfe zur Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes für bayerische Kommunen. Das bezieht sich auf den Artikel 8 aus dem bayerischen E-Government-Gesetz. Das heißt, jede bayerische Kommune muss bis zum 1. Januar 2018 ein Informationssicherheitskonzept vorlegen. Jetzt ist es aber so, wenn man sich die bayerische Landschaft mal anschaut, dass wir nicht nur die großen Städte und die großen Landkreise haben, sondern auch eben die kleinen Gemeinden, in denen die Mitarbeiter teilweise ganz unterschiedliche Rollen erfüllen müssen und keine Fachkräfte noch in eigenen Abteilungen sitzen haben. Dafür ist es gedacht, dass wir sozusagen auch hier wieder etwas an die Hand geben, um bei dem großen Angebot, das es zu diesem Thema ja auch schon gibt, ich erwähne da nur ganz kurz ISIS 12, was es gibt, eben auch ganz praktikabel etwas zu tun oder zu schauen, eine erste Übersicht sich sozusagen zu verschaffen und dann zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir erheben hier nicht den Anspruch, dass dann sofort alles gelöst ist. Aber mit unserer Arbeitshilfe kann eine Gemeinde, eine Stadt, ein Bezirk, ein Landkreis entscheiden, wo habe ich noch Handlungsbedarf? Was kann ich selbst erledigen? Und bei welchen Themen brauche ich vielleicht einen Berater oder ich brauche konkret noch weitere Unterstützung? Das sieht dann konkret so aus, Kommunen haben eine Fragestellung. Ja. Und damit nicht jede einzelne bayerische Kommune sich um diese Fragestellung kümmern muss, kommen die auf die Innovationsstiftung zu und sagen, wir bräuchten zum Beispiel Sicherheitskonzept, mal Informationen oder mal ein bisschen tiefergehende Nachforschungen. Macht ihr das für uns? Das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen, wenn es schon so wäre. Für diesen Weg sind wir definitiv immer offen. Bisher läuft es so, dass, und das kann übrigens jede Verwaltungseinheit entweder direkt über die Stiftung tun oder über den jeweiligen Spitzenverband bei uns einbringen, das Thema. Wäre schön, wenn da mehr kommt. Bisher ist es tatsächlich eher aus der Stiftung heraus, also der überwiegende Teil, der dazu kommt, heißt einfach, die Spitzenverbände selbst bringen schon viele Themen mit rein, aber es gibt ja einfach große Herausforderungen der Kommunen in der heutigen Zeit, zu denen beispielsweise die demografische Entwicklung oder der technologische Wandel, die stetige Zunahme der kommunalen Aufgaben, aber auch eben Einflüsse der Europapolitik zählen. Und da wissen wir schon, da können wir eingreifen. Also da brauchen wir jetzt nicht sozusagen den Anstupser von außen, sondern da weiß man dann auch, wo brennt es gerade am meisten. Wir haben beispielsweise zum Thema demografischer Wandel auch ein so ein Werkzeugkasten mit Beschreibungen herausgebracht zum Wissensmanagement, weil einfach wie überall auch in den Kommunen das Problem herrscht, die Wissensträger gehen. Was passiert, was kann man tun, um das Wissen zu halten? Dazu vielleicht auch noch ganz kurz, ich denke, das dürfte auch für die Zuhörer ganz interessant sein. Sämtliche Projektergebnisse sind auf unserer Homepage www.bei-innovationsstiftung.de kostenfrei herunterzuladen. Wir haben jetzt schon mehrfach die Organe angesprochen und vor allen Dingen die Spitzenverbände, die bayerischen. Vielleicht sollten wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, wer sind denn die bayerischen Spitzenverbände? Gut, da gehört der Bayerische Städtetag dazu, der Bayerische Gemeindetag, der Bayerische Landkreistag und der Bayerische Bezirketag. Die sind beteiligt und nicht nur beteiligt, sondern maßgeblich mit dabei, wenn es um die Stiftung geht. Das heißt, diese vier Gremien, die ich gerade genannt habe, die stellen auch das Kuratorium der Stiftung dar. Dann gibt es noch einen Stiftungsvorstand und der wird vom Vorstand der AKDB gestellt. Das heißt, das Kuratorium entscheidet, welche Projekte jetzt angegangen werden. Richtig. Okay. Gibt es noch ein paar Projekte, die so hervorstechen aus dem Ganzen? Du hast schon gesprochen über das Bürgerkonto. Ich sehe hier in der Liste auch etwas, was wir schon besprochen hatten. Im Jahr 2013 war die Stiftung am E-Government Monitor beteiligt, wenn ich das richtig sehe. Ja, auch schon 2012. Mhm. Auch schon 2012, ja. Genau. Inzwischen ist ja da die Initiative D21. Ja. Ich weiß nicht, ob die federführend sind, wahrscheinlich federführend. Aber ja, da sind wir auch im Kontakt. Du hast gefragt nach weiteren Projekten. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, was auch wirklich sich großer Beliebtheit erfreut hat und immer noch erfreut. Das merken wir vor allem, wenn wir auf den großen Messen unterwegs sind. Also wir sind dieses Jahr auch wieder bei der Kommunale in Nürnberg mit einem Stand vertreten. Wer vorbeikommen möchte und sich da informieren möchte, sehr gerne. Das Thema, was immer wieder von großem Interesse ist, ist Web 2.0. Wie geht eine bayerische Kommune damit um? Was muss man da beachten? Das heißt, da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Veröffentlichungen. Wir haben da zum einen Handlungsrahmen für Entscheider damals veröffentlicht, haben aber auch ein Extraband für Hintergründe und Grundlagen Und es gibt auch Anwendungsszenarien. Also da schauen wir auch, was ist für wen wirklich wichtig. Da geht es dann konkret um die Social-Media-Nutzung für Kommunen. Richtig. Dann gibt es immer wieder auch Nachfragen zu Cloud Computing. Da haben wir was dazu veröffentlicht. Es geht ums Outsourcing. Wir haben einen Quick-Check Datensicherheit und Datenschutz, der wirklich ganz praktikabel und alltagstauglich ist. Das heißt, den konnte man einfach hier nehmen und mal einen ersten Überblick sich verschaffen durch Abhaken. Da sei vielleicht nur kurz erwähnt, dass wir wirklich mit Experten zusammenarbeiten, jetzt bei dem Quick-Check mit einem schon erfahrenen Berater für Kommunen, der sich intensivst mit der Thematik schon über Jahre beschäftigt. Wir haben auch ein Thema, was eher in die Zukunft blickt, Online-Bürgerbeteiligung, wo man mal abwägt, mehr Chancen als Risiken vielleicht. Das ist bisher eher vereinzelt noch im Einsatz draußen, sage ich mal. Wird sehr selten in Bayern bisher genutzt, aber auch diese Themen, denke ich, kommen und da muss man drauf schauen. Und da geht es eher so auch um ein Gutachten, das so die rechtlichen Hintergründe beleuchtet und worauf sollte man achten, was muss man bedenken. Klingt interessant. Fallen dir ein paar Wissenschaftler oder Gutachter ein, die du empfehlen möchtest? Da ist die Bandbreite wirklich auch sehr groß. Wir haben mit Herrn Professor Jörn von Lucke beispielsweise schon von der Zeppelin-Universität zusammengearbeitet, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben aber auch, um da vielleicht auch mal die Bandbreite zu sehen, bei den Projektnehmern, wir haben auch schon mit der Bayerischen Akademie für Verwaltungsmanagement GmbH zusammengearbeitet, die ihren Sitz in München hat. Wir haben mit dem Herrn Sascha Kurau von ASK Datenschutz sehr gute Erfahrungen gemacht, der jetzt aktuell im März auch als Folgeprojekt eines frisch abgeschlossenen Projektes Webinare anbietet. Webinare eben zur Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes für bayerische Kommunen gemäß Artikel 8 Bayerisches E-Government-Gesetz. Also vielleicht auch hier ganz schön zu sehen, dass wir auch unterschiedliche Medien nutzen. Wir haben mit der Firma E-Plus zusammengearbeitet, als es um ein E-Learning ging. Und da hatten wir sozusagen eine doppelte Intention. Zum einen wollten wir durch das E-Learning das Thema Datenschutz und Datensicherheit auch verbreiten und den Kommunen die Möglichkeit geben zu sagen, ja, die Mitarbeiter tun da was, wir können es nachweisen, wir machen das E-Learning. Das hat die Stiftung kostenfrei auch wieder angeboten. Gab es dann auch Zertifikate für die Mitarbeiter, die es genutzt haben in den Verwaltungen. Und zum anderen, die zweite Intention dabei war, auch dieses Medium ein bisschen bekannter zu machen und vielleicht zu schauen, gibt es Themen in den bayerischen Kommunen, die auch mit einem E-Learning ganz gut und überprüfbar und sehr schnell und individuell abdeckbar sind. Was ist eines der nächsten Projekte, was du vielleicht schon sagen kannst? Wir sind kurz vor Abschluss einer Dienstanweisung für die Nutzung der Informationstechnologie, eine sogenannte Musterdienstanweisung. Die gab es schon vor einigen Jahren auf Initiative eben der Bayerischen Kommunalen Spitzenverbände und die Zeiten ändern sich einfach so schnell und es hat sich so viel getan, dass wir die jetzt anpassen und dann auch über die Stiftung beziehungsweise dann über die Spitzenverbände veröffentlichen, um da auch nochmal zu sagen, was geht, worauf muss man achten, wo kann man Anweisungen dazu rausgeben und da wird auch schon nachgefragt. Also es gibt Themen, die einfach wirklich brennen und ja, erwartet werden, wo einfach was getan werden muss. Du sagtest ja, dass die meisten Themen von euch ausgehen, von der Stiftung ausgehen. Mhm. Oder beziehungsweise, ja, Stiftung oder vom Kuratorium der Stiftung. Genau, ja. Dass es von den Kommunen aber noch nicht so richtig die Anstöße gibt. Mhm. Wie ist denn so generell das Feedback von denen? Finden die das gut, was ihr macht? Oder sagen die, das braucht's nicht? Das ist ein bisschen projektabhängig. Und da muss man natürlich schauen, womit hat man gerade den Nerv der Zeit getroffen und was ist vielleicht eher ein lästiges Thema, wenn wir in Kontakt mit den Kommunen sind, dann heißt es so, ja, wir wissen, da müssen wir mal was tun, aber das ist jetzt nicht unser erster Punkt. Und dann haben wir natürlich auch wieder Themen, da werden uns auf den Messen die Broschüren aus der Hand gerissen. Also die Leitfäden, die Handlungsempfehlungen, die Praxisleitfäden und so weiter und so fort. Und momentan die Projekte, da gibt es sehr große Nachfrage. Also da fragen die Kommunen auch nach, ist es schon fertig, gibt es schon was, gibt es zu einem anderen Thema was? Seitdem wir bekannter sind, seitdem wir wirklich auch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, wird es auch besser genutzt und das ist sehr schön. Also es freut mich persönlich sehr, weil wir wollen ja für die Kommunen was tun und es wird mittlerweile sehr gut angenommen, was sehr schön ist. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich auch die Spitzenverbände ihre Mitglieder darauf hinweisen, hier gibt es die Stiftung, nutzt die Arbeitsergebnisse der Stiftung und wir auch in ganz unterschiedlichen Publikationen mittlerweile veröffentlichen. Was mich wirklich freut, dass die Resonanz jetzt da ist und immer größer wird. Auch Projekte, die schon eine ganze Weile abgeschlossen sind, werden dann doch auch immer wieder mal nachgefragt. Kann man das dann unterscheiden, ob das dann Entscheider sind, die du benannt hast, oder ich sag mal, kleinere Sachbearbeiter? Ja, zum Teil. Zum Teil. Und da ist auch, also das Interesse zieht sich durch sämtliche Hierarchieebenen. Gut, dann übernehme ich jetzt mal ein bisschen Werbung für euch. Das Webinar, was du bereits angesprochen hast von Sascha Kurau, das findet am 3.3. statt, um 10 Uhr. Ja, also das ist eins von drei Webinaren. Dazu vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung. Herr Kurau hat sich bereit erklärt, drei Webinare mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten anzubieten. Ist aber trotzdem offen immer für alle. Ja, das werden wir mit verlinken. Sehr schön. Alle drei. Natürlich die Seite von der Innovationsstiftung natürlich auch. Ja. Darf ich noch was zum Webinar sagen? Selbstverständlich. Auch hier die Teilnahme kostenlos. Sehr gut. So muss das. Ja. Genau. Dann. Herzlichen Dank. Ich bedanken mich sehr wir gefreut. Uns, dass du da warst. Oder vielleicht noch da bist. Vielleicht bleibst du ja noch bis zum Ende bei uns. Ich freue mich sehr und ja, war sehr angenehm. Danke für das Gespräch und ich hoffe, dass dadurch die Stiftung natürlich wieder ein bisschen bekannter geworden ist. Schreiben Sie, melden Sie sich, ich würde mich sehr freuen. Genau, Kontaktdaten sind auf der Webseite, die wir verlinken. Da findet man jederzeit einen Ansprechpartner. Dankeschön. Ja, danke. Und wir machen weiter mit den News. So, und zwar das Thema EID und NPA, also EID und Personalausweis ist mal wieder ganz groß. Überall wird von oben nach unten durch die Presse gejagt. Und zwar geht es unter anderem um die EIDAS-Verordnung. Da gibt es jetzt eine EU-taugliche EID-Infrastruktur, wo es auch schon die ersten grenzüberschreitende Integration des Personalausweises gibt. Und zwar hat das BSI vermeldet. Und da gibt es mit dem niederländischen Authentifizierungsdienst inzwischen Interoperabilität. Es gibt nicht nur Positives, was derzeit berichtet wird über EID und neuen Personalausweis. Es ist ja derzeit so, dass die EID-Funktion für jeden Bürger, wenn er seinen Ausweis abholt, immer eingeschaltet ist. Derzeit ist die Gesetzeslage so, dass der Bürger darauf hingewiesen werden muss, dass er die Ausweisfunktion ausschalten kann. In Zukunft soll es so sein, dass er nicht mehr darauf hingewiesen werden oder nicht mehr gefragt werden muss, ob er die jetzt ausschalten möchte oder nicht, sondern der Bürger von sich aus sagt, will ich ausschalten. Hier regen sich jetzt die ersten Datenschützer auf und sagen, es geht auf keinen Fall, dass es verpflichtend ist, dass die EID-Funktion eingeschaltet ist. Jetzt habe ich den berechtigten Einwand zu sagen, die EID-Funktion, auch wenn sie eingeschaltet ist auf dem Personalausweis, damit kann noch kein Mensch was anfangen. Bringt erstmal gar nichts. Genau. Erst wenn man die sogenannte Transport-PIN, die man in einem Brief bekommt, die man von der Bundesdruckerei erhält, erst wenn man diese Transport-PIN, die ist fünfstellig, benutzt und dann umtauscht in eine sechsstellige persönliche PIN, dann kann man den Personalausweis benutzen, dann ist er auch auslesbar. Außer natürlich mit hoheitlichen Zertifikaten. Die Polizei kann immer auslesen. Auch das Amt kann immer auslesen. Aber solange der Bürger nicht die Transport-PIN ändert, solange kann gar nichts passieren. Also ich finde es ja immer wieder immer wichtig, Datenschutz ist immer ein großes Thema. Ohne Frage. Aber manchmal frage ich mich, was die Datenschützer sich denken. Prinzipiell haben sie recht, die kennen bloß den Prozess nicht, so wie es ausschaut. Ja, dann vielleicht so, die kennen die Prozesse nicht von Ende zu Ende und machen ein Bohai, hat man früher gesagt, um Themen, die eigentlich gar nicht so viel, naja. Vergiss nicht, das wichtigste Medium, was über den Personalausweis geschrieben hat, nämlich die Münchner TZ. Die Münchner TZ, genau. Die einen Ironie an, qualitativ hochwertigen Ironie aus Beitrag zum Personalausweis geschrieben hat. Das stimmt, den haben wir mit verlinkt. Ich habe den versehentlich übersehen. Das musste ich sagen. So, dann gehen wir weiter zum Open Data Gesetz. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar hat das Verkehrsministerium beschlossen, künftig die Wetterdaten möglicherweise gebührenfrei zur Verfügung zu stellen. Der Herr Verkehrsminister ist der Meinung, dass das Ministerium damit einen einzigartigen Datenschatz öffnet, der für alle dann verfügbar ist und, naja, primär vielleicht der Wirtschaft was bringt. Das Witzige dabei ist, nicht mal die Pressestelle, die diesen Presseartikel über dieses Thema veröffentlicht hat, hat diesen Gesetzentwurf schon mal gesehen. Geschweige denn der betroffene Wetterdienst. Da bleibt natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich so gut, wie der Herr Verkehrsminister tut? Man wird es sehen. Darüber hinaus hat auch noch das Innenministerium ein Open Data Gesetz beschlossen. Ja, da hat man ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Es putzeln nur immer wieder neue Artikel raus, die sich mit dem Open Data Gesetz beschäftigen. Richtig, also die Ministerien liefern sich gerade ein bisschen so einen Wettlauf. Wer macht am schnellsten die meisten Open Data Gesetze? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Okay, dann habe ich was hinzuzufügen. Unsere neue Wirtschaftsministerin, die Frau Brigitte Zypries, die hat einen Titel geerbt. Nicht nur Wirtschaftsministerin, sondern auch Internetministerin und reiht sich damit in die Reihe von Thomas de Maizière und Alexander Dobrindt ein, die jeweils das Innenministerium bzw. das Verkehrsministerium dem vorstehen. Somit haben wir eine weibliche Internetministerin. Ist mir nicht übel, also der Begriff Internetminister. Wenn wir nur einen hätten. Na, haben wir doch. Wir haben drei. Drei, die das mitmachen. Ja, wenn wir schon vom Verkehrsministerium gesprochen haben, haben wir einen interessanten Artikel gefunden. Laut dem Automobilratgeber ist nämlich Deutschland einer der Vorreiter bei Online-Kfz-Zulassung in ganz Europa. Das klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil weiß nicht, wie viele von euch schon mal versucht haben, online ein Auto zuzulassen, respektive generell Zulassungsdienste zu verwenden. Und trotzdem sind wir da Vorreiter. Das klingt nach einer tollen Überschrift, wird im Artikel ein bisschen relativiert, denn da spricht man dann nur noch von den ambitioniertesten Zielen, die wir gemeinsam mit den Kollegen aus Frankreich haben. So soll zum Beispiel die ganze IKFZ-Reihe, also die Fahrzeugabmeldung, die Wiederzulassung und die eigentliche Zulassung, bis 2018 umgesetzt sein. Ich habe mir hier in Klammern ein LOL reingeschrieben. Hehres Ziel. Wie lange hat das jetzt gedauert von IKFZ1 bis IKFZ2? Also IKFZ1 gibt es seit dem 1. Januar 2015 und IKFZ2 kommt jetzt tatsächlich. Das stimmt. Denn das hat der Bundesrat am 10. Februar, also relativ aktuell, beschlossen, dass jetzt die zweite Stufe von IKFZ, also die Wiederzulassung, tatsächlich kommt. Jetzt ohne Mist diesmal. Also das war ein bisschen mehrfach beschlossen worden und jetzt ist es offiziell. Also wir warten ja schon lange drauf, dass das endlich beschlossen wird. Es ist jetzt beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht. Das heißt, der Beschluss ist schon mal da, aber es weiß noch keiner. Ob wir dann 2018 alle drei Stufen von IKFZ haben? Ah, ich wage es zu bezweifeln, weil es geht ja um die Zulassung, Online-Zulassung. Und da sehe ich noch große Probleme. Denke alleine an das Blech, was ich ans Auto ranschraube. Ich habe dieses LOL nicht umsonst in Klammern dahinter geschrieben. Okay, ich komme jetzt wieder zu was Schönen. Und zwar zum Dänemark. Wir haben ja gerne auch mal unsere europäischen Nachbarn oder überhaupt andere Länder mit im Podcast bei den News. Diesmal finde ich eine sehr gute Idee. Dänemark ernennt einen digitalen Botschafter. Und zwar hat er die Aufgabe, als digitaler Botschafter Beziehungen zu den großen Firmen zu halten. Also so große Firmen wie Apple, Microsoft, Google. Jetzt in dem Artikel steht jetzt nichts drin von Facebook. Aber ich denke, so ein digitaler Botschafter wäre auch für Deutschland eine sinnvolle Geschichte. Gerade wenn ich mir überlege, wie weit das Thema Facebook und Fake News und Ähnliches gerade durchs Dorf getrieben wird. Da wäre es nicht schlecht, wenn es eine zentrale, einen zentralen Ansprechpartner gibt für die Firmen und auch einen Ansprechpartner, der bekannt ist bei den Firmen, konkret auf die Firmen zugehen kann, gewisse Kompetenzen hat und Ähnliches. Gebe ich dir vollkommen recht. Man wäre eine prima Sache auch für uns. Man müsste halt dann nur jemanden finden, der auch, ich sag mal, das Zeug zu einem digitalen Botschafter hat. Natürlich. Das sollte jemand sein, der sie auskennt und kein Politiker. Ich befürchte jetzt rein hypothetisch gesprochen, dass genau das wieder passieren würde. Ich denke, so weit sind wir noch nicht in Deutschland, aber kommt. Nur hypothetisch. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das hast du niemandem zugeteilt. Richtig, deswegen kommt es auch nur als reine Verlinkung in den News. Wir haben wieder einige Informationen zum ganzen Thema Open Data, die größtenteils interessant zu lesen sind, aber um sie einzeln anzusprechen, fand ich, es sind zu viele. Das sind dann Sachen, die man sich gerne mal durchlesen könnte. Ja, aber eins möchte ich gerne rausziehen. Dann ziehe mal. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben aus dem gleichen Land in Kurioses dann auch noch eine Meldung. Und zwar hat eine Stadt in den USA ihre Wetterdaten offen zur Verfügung gestellt über den Dienst If This Then That. Kann man da verschiedenste Wetterdaten abrufen. Warum ich das jetzt so lustig finde, das seht ihr dann bei Kurioses. Genau. Und dann mache ich weiter mit einer Nachricht aus dem Bundestag, denn dort soll jetzt die E-Signatur bzw. die E-Mail-Unterschrift beim Amt vielfach ersetzen. Da hat der Bundestag jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen, in dem er eben dieses schon oft von uns erwähnte Schriftformerfordernis in der Verwaltung größtenteils zu den Akten legt. Ja, der Artikel erzählt im Prinzip nichts Neues, dass die nämlich vorgesehenen Alternativen, also die EID-Funktion oder eben auch die E-Mail, nicht so wahnsinnig weit verbreitet sind. Zumindest bei letzterem kann man das vielleicht einigermaßen nachvollziehen. Wie gesagt, für mich nichts Neues, dennoch, wie ich finde, ein wichtiger Schritt, dass so ein Gesetzentwurf beschlossen ist und gerne mehr davon, weil diese Schriftformerfordernis macht in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr für alles so dramatisch viel Sinn. Das stimmt und wir haben ja immer mal wieder im Podcast Neuigkeiten zu dem Thema. Dann komme ich zum nächsten Thema, was sich so langsam zu einem meiner Lieblingsthemen entwickelt und zwar Bots. Und zwar nicht die bösen Bots, die irgendwelchen Twitter-Spam oder Facebook-Beeinflussungsnachrichten schreibt, sondern Bots als Verwaltungsunterstützung. Das heißt, es gibt einen Chatbot, ganz konkret den GovBot, der nennt sich selber Helfer für Behörden und Verwaltungen. Mit diesem GovBot kann man kommunizieren auf Chatbasis. Und der unterstützt und beantwortet einem Fragen zum Thema Verwaltung. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Könnte ich mir sehr gut in Zusammenarbeit mit der 115 vorstellen. Und wir würden da noch viele, viele, viele Anwendungsfälle gerade in der öffentlichen Verwaltung einfallen. Ja, das Thema wird immer größer. Finde ich auch mittlerweile gar nicht mal so verkehrt. Gespannt, was danach kommt. Vielleicht wäre das auch mal ein Forschungsgegenstand für die Stiftung. Klingt gut, könnten wir durchaus mal aufnehmen. Weil ich denke, das ist so weit vorausblicken, dass vielleicht da was rauskommt, was richtig schön Anschub gibt. Mhm. Klingt interessant, ja. So, du gehst jetzt in die Schweiz. Ich gehe in die Schweiz, denn dort gibt es jetzt ein Startup, das nennt sich Procivis. Was jetzt eine E-Government-Plattform auf Blockchain-Basis lancieren möchte. Blockchain ist ja eine ganz feine Geschichte, Thorsten, hast du gesagt. Ist es. Das ist gerade der heiße Scheiß im Netz. Also wer Bitcoin kennt, der hat schon mal was von Blockchain gehört, gesehen. Blockchain ist im Prinzip ich kann es nicht richtig erklären, weil das ist ziemlich abstrakt, eine Vertrauensbasis. wo alle Teilnehmer immer alle Informationen haben und alle Informationen verifizieren. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Wir hatten schon mal drüber gesprochen in der Schweiz, die haben zum Beispiel ihre Finanzsoftware auf Blockchain-Basis umgestellt, schon vor einiger Zeit. Also ihre kommunale Finanzsoftware. Generell ist das Thema Blockchain gerade auch bei Banken und überhaupt Fintechs ganz groß. Und wo ich jetzt ein bisschen Angst habe, ist, dass es da jetzt wieder so einen Hype gibt und das Ganze verbrannt wird und am Ende es dann doch keiner nutzt, weil jeder drüber spricht. Jetzt erinnere ich mich, wir hatten doch vor ein oder zwei Folgen das Video mit dem netten jungen Herrn, der das Blockchain erklärt hat. Genau so ist es. Das war tatsächlich gut erklärt. Jetzt, wo ich mich daran erinnere, fällt mir auch wieder ein, dass ich es tatsächlich verstanden habe. Einfach mal so ein, zwei Folgen zurückblättern, da findet ihr das nochmal erklärt. Wir können es auch nochmal verlinken. Oder wir verlinken es nochmal. Was natürlich außer der tollen Blockchain-Technologie auch noch sehr, sehr überzeugend ist bei dieser ganzen Aktion. Die Schweizer werden dabei von Estland unterstützt. Ja, du kannst nur... Und was Estland digital und e-Government-mäßig drauf hat, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Genau. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir warten immer noch auf eine Einladung aus Estland. Ja, vielleicht sollten wir mal auf Estisch. Wir sollten mal, genau. Mache ich weiter mit dem nächsten Thema. Ich kenn einen, der kann Isländisch. Das kann nicht so viel anders sein als Estisch. Ich würde das jetzt nicht so laut sagen. Vielleicht schneide ich das auch raus. Sonst kommt die Einladung nie. Gehen wir weiter. Und zwar die bayerische Landeshauptstadt München wird zurzeit ganz schön durch die Presse gejagt. Und zwar hat die Stadt München vor 12, 15 Jahren so ungefähr sich entschieden, ihr Betriebssystem von Windows auf ein eigenes, auf Ubuntu basierendes Betriebssystem, und zwar Linux, umzustellen. Das wurde damals belächelt. Die haben es geschafft, nach 10 Jahren die komplette Verwaltung umzustellen. Und dann mehrten sich die Beschwerden aus der Verwaltung. Zu sperrig, zu umständlich, das ist hässlich, nicht ergonomisch und ähnliches. Jetzt hat der Münchner Stadtrat beschlossen, dass Linux langsam gehen muss. Ich finde es schade, weil das ein großes Vorzeigeprojekt war und immer noch ist. Sogenanntes Leuchtturmprojekt. Ich habe extra Leuchtturm nicht gesagt, weil... Wir haben sogar T-Shirts dafür. Das stimmt, Leuchttürme. Wir brauchen Leuchttürme. Das ist quasi der Werbeeinschub, man... Mit der Bitte mal auf unseren T-Shirt-Shop ja, zu klicken. Ja, schaut euch mal den Shop an. Wir haben schicke Sachen. Genau. Also ich finde es schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber nachvollziehbar. Vielleicht spielt es auch eine nicht unwesentliche Rolle, dass ein großer Betriebssystemhersteller direkt an den Stadtrand, nein, direkt an den Rand von München gezogen ist, also noch in München ist, mit seiner Deutschland-Niederlassung, direkt an der Autobahn, wer nach München kommt, sieht es sofort. Ja, es ist schon ein bisschen schade, weil es ist ein mutiges, aber ein tolles Projekt gewesen. Und Ubuntu, also ich hatte es auch mal auf dem Rechner drauf, eigentlich ein feines System. Aber so den gemeinen Windows-Nutzer, der daheim sein Windows 98 oder was weiß ich hat, dann davon zu überzeugen, dass das eine gute Alternative ist. Ja, also wir haben ganz viele Stimmen dazu gesammelt. Da gibt es positive und negative Stimmen. Es gibt Stimmen, die die Stadt München echt nicht gut wegkommen lassen. Das möchte ich aber jetzt einfach, davon wollen wir uns einfach distanzieren, weil die Stadt hat da was gewagt. Die haben es umgesetzt, die haben damit gearbeitet, die haben es erfolgreich umgesetzt und jetzt ist halt die Entscheidung getroffen worden, das Ganze wieder genau in die andere Richtung zu machen. In der Süddeutschen, wenn wir gerade bei München sind, stand auch noch ein schöner Artikel dazu, dass die Münchner Verwaltung immer noch ziemlich analog ist. Ja, die Verwaltung ist noch analog. Hier möchte ich aber auch eine Lanze für die Stadt München brechen. Die Stadt München gibt hier richtig Gas. Die machen sehr, sehr viel. Die machen alles ihnen derzeit Mögliche, um Prozesse zu digitalisieren, um dem Bürger digitale Zugänge zu Dienstleistungen zu schaffen. Es gibt halt Limits. Und wenn man sich andere Städte in Deutschland anschaut, da würde ich München ganz vorne mit einstufen, was die Digitalisierung angeht. Da ist dieser Artikel in der Süddeutschen etwas einseitig. Machen wir weiter, oder? Es gibt wieder ein paar E-Government-Wettbewerbe. Und zwar wird jetzt von Bearing Point und von Cisco zum 16. E-Government-Wettbewerb aufgerufen. Gesucht werden dabei richtungsweisende Digitalisierungsprojekte und Modernisierungsvorhaben, vorbildliche Kooperation und IT-Infrastruktur, die dem technologischen und gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen, um das mal so ganz unsperrig zu formulieren. Das Besondere dabei dieses Mal ist, erstmalig können auch Bürger ihre Ideen für digitale Angebote von Ämtern und Behörden einreichen. Also das ist mal Bürgerbeteiligung, wie man sie sich vorstellt. Finde ich persönlich sehr gut. Ich bin gespannt, was da rauskommt, werde das verfolgen. Und na, sicherlich der größte Wettbewerb, den wir haben, aber wir haben auch noch zwei weitere. Und zwar einen, der nennt sich Digitale Stadt. Das ist, glaube ich, nee, das sind zwei Links zu einem Wettbewerb, Entschuldigung. Wettbewerb Digitale Stadt in Paderborn. Nee, der ist nicht in Paderborn. Digitale Stadt ist doch von. Also für Paderborn. Ja, Paderborn nimmt dran teil. Naja. Die haben ja schon automatisch gewonnen. Die sind da nicht die Einzigen, die daran teilnehmen. Ja, aber Paderborn, wenn du Paderborn heißt, gewinnst du. Warst du schon mal in Paderborn? Nein. Ich schon. Nicht so? Paderborn ist eine sehr, sehr schöne alte Stadt. Ja, aber zu dem Wettbewerb sollte man vielleicht noch was sagen. Der ist vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, wird er gemeinsam mit dem Bitkom veranstaltet und heißt Digitale Stadt. Jo, sehr interessant. Digitale Bürgerrechte, genau. E-Health-Anwendung. Ich finde solche Aktionen wichtig und interessant, aber ob es jedes Mal ein Wettbewerb sein muss oder nicht einfach nur eine Ausschreibung sein kann, sollte man nochmal darüber diskutieren. Ich komme zu einem Thema, was wir auch in der letzten Sendung schon mal hatten. Und zwar war das dieses Wort, kannst du es noch? Dieses lange. Das war ein tolles Wort, ja. Online-Zugangsverbesserungsgesetz. Und zwar hat jetzt hierzu auch die Vitaco ihre Stellungnahme abgegeben. Die verlinken wir, lesen. Ja, und dann schaue ich nochmal nach Bayern, denn da hat ein neues Servicezentrum e-Government eröffnet. Und mit der Einrichtung dieses Sicherheits-Service-Zentrums in Marktredwitz möchte der Freistaat Bayern nun die nächste Ausbauphase des Bayern-Portals einläuten. Ziel dabei soll sein, dass staatliche und kommunale Serviceleistungen digitale Antragsformulare bekommen. Also weiterer Schritt, um das alles in Bayern so auszubauen, wie man sich das eigentlich auch wünscht, hat der Kollege Söder wieder mal ein neues Spielzeug. Der ist da wieder mal ganz begeistert. Ja, aber Bayern gibt halt richtig Gas. Ja. Kann da Söder auch begeistert sein. Das freut mich. Vielleicht können wir uns das ja mal anschauen und mit dem Mikrofon da mal ein bisschen rumgehen. Ich komme jetzt zum nächsten Thema, Open Government. Open Government ist auch so ein Buzzword, wo man jetzt schon wieder Bingo rufen könnte. Open Government ist auch in aller Munde. Und zwar hat Nordrhein-Westfalen drei Thesen für ein offenes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Wenn ich schon drei Thesen höre, ist auch so ein Bingo. Das Thesen muss man in diesem Jahr sagen, weil in diesem Jahr ist Lutherjahr. Ja, ist ja richtig. Genau. Das sollte man sich mal anschauen. Da hat Nordrhein-Westfalen einiges an Arbeit reingesteckt. Dann ruft auch das Bundesinnenministerium auf zu einem Pilotprojekt Modellkommune Open Government, dann kann man sich bewerben, wenn man entsprechend Ideen hat für die Modellumsetzung. Ja, da sind wir wieder beim Thema Leuchtturmprojekt. Wir brauchen mehr Leuchttürme. Genau, du könntest nochmal auf unseren Shop hinweisen. Übrigens, wir haben einen Shop. Genau. Da bin ich wieder dran, oder? Nee. Ich gehe noch weiter mit Niedersachsen. Meine Güte. Niedersachsen hat jetzt den Entwurf für ein Transparenzgesetz beschlossen. Also der Entwurf ist beschlossen. Jetzt schauen wir mal, wie es umgesetzt wird und wann es umgesetzt wird. Transparenzgesetze finde ich sehr wichtig, weil da genauso Dinge offen und öffentlich zugänglich sind, die mit Steuergeldern bezahlt sind. Und man auch entsprechend Auskünfte sich zu bestimmten Sachen holen kann. Dann ist in der letzten Woche, gehen wir wieder ins Ausland, diesmal nach Österreich. Hatten wir noch nicht heute im Podcast. Nee. Und zwar hat die Stadt Wien eine App aufgelegt und gestartet, die heißt Sag's Wien. Und zwar ist es eine Bürgerbeteiligungsplattform, bei der man sich aktiv an der Stadtplanung beteiligen kann. Ich habe die App mir jetzt noch nicht runtergeladen, aber das wird jetzt direkt im Anschluss des Podcastes gemacht. Ich werde die App von vorn bis hinten durchprobieren, weil ich finde sie sehr ansprechend. Ich habe ein paar Screenshots gesehen, sieht sehr gut aus und ich möchte da einfach mehr drüber erfahren. Und dann sagst du es Wien. Dann sage ich es Wien oder ich gestalte Wien mit. Da bin ich mal gespannt. So, dann bin ich jetzt dran. Und dann gehen wir nach Friedrichshafen, denn dort gibt es jetzt ein Bürgerwiki. Ja, so im Sinne der klassischen Wiki-Tradition gibt es sehr, sehr viele Informationen, zum Beispiel über anstehende Veranstaltungen, über ja für Bürger und für Staat, für den Tourismus und für Kultur. Es ist jetzt natürlich rein optisch, ja, aber wie mir der Thorsten vorhin im Vertrauen erzählt hat, ist das Wiki rein von Bürgern gepflegt, also nicht von irgendwelchen Webmastern. Das ist halt eine Wiki-Software, die ist halt nicht so hübsch. Ja, aber schau mal. Ja, ich weiß, ich kenne das, es geht halt um die Inhalte. Ne? Ja, es ist nicht so hübsch, aber es ist tatsächlich, wenn das nur Bürger machen, die eigentlich mit Internet nichts zu tun haben, doch wiederum relativ bemerkenswert. Wenn man in Friedrichshafen wohnt oder vorhat, da mal hinzufahren, kann man da sicherlich mal reinklicken. Also ich denke, um dieses Bürgerwiki hat sich auch eine ganz gute Community inzwischen entwickelt. Es sind recht interessante Informationen drin. Wäre schön, wenn München auch sowas hätte. Ja, ich mache weiter mit Hessen. Und zwar, wie fange ich jetzt an? Wir haben des Öfteren über die Bayern-ID gesprochen, beziehungsweise das Bayern-Portal. Sowas gibt es jetzt auch in Hessen. Es gibt ein Portal, das heißt Service Hessen. Das geht sogar noch ein Stück weiter als das Bayern-Portal. Und zwar gibt es da auch Informationen für Unternehmen und Verwaltungen. Findet man relativ einfach. Es ist schlicht gehalten in der Bedienung. Ja, schaut es euch an. Es ist schön und ich finde, sowas gehört in jedes Bundesland. Ja, also ich finde auch toll, dass es sowas gibt. Rein von der grafischen Gestaltung sind wir in Bayern, aber geiler dabei. Ja. Aber es ist jetzt ein bisschen Lokalpatriotismus. Natürlich. Ja, und dann schaue ich nochmal auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, denn das besagt, dass Behörden seit circa 10 Jahren rechtswidrig Gebühren für Auskünfte verlangen. Und zwar geht es da um Kopien für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die derzeit von den Behörden noch berechnet werden. Ich glaube, so 5 Cent für eine Schwarz-Weiß-Kopie, 1 Euro für eine Bund, wie so in etwa war das. Das ist wohl aber seit 2006 eigentlich nicht mehr rechtskonform. Genau, das liegt im Prinzip daran, dass die Behörden das gerne noch per Post schicken. Da kommt noch ein bisschen Porto drauf. E-Mail ist nicht so. Und ja, der Antragsteller trägt dann die Kosten. Jetzt muss sich das wahrscheinlich ändern. Und wahrscheinlich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene. Die, ich glaube, Niedersachsen war das, die prüfen da auch gerade ganz intensiv, ob sie da tätig werden müssen. Ja, finde ich ja auch nicht mal ganz schlecht. Aber genau dafür gibt es ja die Gesetze, dass man diese Informationsfreiheitsgesetze, dass man Informationen frei zugänglich hat oder zugänglich gemacht bekommt. Richtig. Und die hat man ja schon mit seinen Steuergeldern bezahlt. Warum sollte man die nochmal bezahlen? Interessante Nebeninfo auch, das Ganze kam auf, weil zwei Journalisten eine dramatisch hohe Rechnung bekommen haben. Ich glaube, von 15.000 Euro war das. Wenn ich es Falsches sagen, ich schaue nochmal nach. Genau, 15.000 Euro. Und dann trat das Thema auf. Gebührenbescheid in Höhe von 15.000 Euro. Alleine 2.184 Euro berechnete dafür für Kopien. Ja, und das bekommen die Journalisten jetzt immerhin zurück. Also hat es ja was Gutes für sich gehabt. Genau, ich mache mal weiter wieder mit Bayern. Wir sind sehr bayernlastig heute irgendwie. Passt halt zu unserem heutigen Thema. Und zwar hat sich der Landtag mit dem Breitbandausbau in Bayern beschäftigt. Ich verlinke da einen Artikel. Den zu lesen ist ziemlich amüsant, weil da jede Fraktion zu Wort kommt in dem Artikel. Unterm Strich kann man sagen, Bayern gibt viel Geld aus dafür, aber sie wurden mehrfach aufgerufen von verschiedenen Fraktionen, sich auch darum zu kümmern und nicht nur Geld zu geben, sondern sich tatsächlich auch darum zu kümmern, dass es richtig gemacht wird. Ich möchte jetzt den Rant jetzt nicht wieder starten mit Kupfer ist Glas, aber de facto sieht es in Bayern an vielen Stellen so aus, dass Kupfer verlegt, also das verlegte Kupfer mit Vectoring Highspeed-fähig gemacht wird oder breitbandfähig gemacht wird. Genau. Dann war es das mit den News und wir machen weiter mit Kurioses. Richtig, und da kommen wir als erstes auf das Thema, was der Thorsten vorhin meinte, mit den Wetterdaten waren das auch, gell? Von den amerikanischen. Genau. Ne? Denn auch das Weiße Haus hat ein Open-Data-Portal. Man mag es kaum glauben, und wenn man dann voller Vorfreude und mit gespannten Nerven draufklickt, dann sieht man, dass man nichts sieht. Keine Daten gefunden. Und das ist wohl noch nicht so lange so. Genau. Es ist so erst seit ein paar Wochen, dass man da nichts mehr findet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau. Wir hatten eigentlich vor, das Thema nicht so besprechen, zumindest nennen wir den Namen nicht. Nö, gibt ja. Ne? Genau. Wir haben noch was aus dem Bereich Kurioses. Und zwar in Schweden schalten Rettungswagen Autoradios stumm. Das ist ziemlich cool, weil so vor ungefähr 20 Jahren habe ich genau darüber mal mit meinem Bruder diskutiert. Nur allein uns fehlte die Fähigkeit dazu, da was Entsprechendes zu löten. Aber ich finde es großartig, dass so Transponder eingebaut sind in die Rettungswagen, die dann die Autoradios stumm schalten. Super Geschichte. Ja. Ich gehe dann mal weiter und ich nenne mal erstmal das Medium, von dem wir diese Kuriosität haben, nicht. Denn laut diesem Medium lässt das Verkehrsministerium in Kürze auch Emojis auf Autokennzeichen zu. Spitzengeschichte, denn Emojis sind ja heute beliebter als je zuvor. Aber auch da, wer zuerst kommt, mal zuerst, denn die beliebtesten Emojis wie, keine Ahnung, Smiley, Zunge raus und Muskelarm sind schnell weg. München Muskelarm 23. Oder auch München Bierglas und so weiter. Sehr amüsant, vor allem die entsprechenden Bilder dazu. Ihr werdet euch eure Freude haben. Genau. Ich habe auch noch zwei Fotos aus einer Stadtverwaltung in Konstanz. Und zwar, wer Asterix kennt, kennt den Passierschein A38 im Haus, das Verrückte macht. Bester Asterix-Film ever. Genau. Und schaut euch diese Bilder an. Da sind kurz beschrieben zwei Fotos von Türschildern. Das eine Türschild verweist auf das eine Zimmer, weil gerade keiner da ist. Und das andere Türschild verweist auf das eine Zimmer, weil es gerade nicht besetzt ist. Das ist sehr, sehr lustig und zeigt, wie Kommunikation innerhalb der öffentlichen Verwaltung manchmal funktioniert. Ja, als nächstes haben wir dann was von den merkwürdigen Kollegen Reichsbürgern, die jetzt behauptet haben, oder einer hat behauptet, dass man sein Kraftfahrzeug gar nicht anmelden muss. Sehr spannende Geschichte. Er legt das dar, warum, und hat wohl auch vor Richter und Staatsanwalt einen beeindruckenden Monolog gehalten mit Paragraphen, die der Richter und der Staatsanwalt wohl gar nicht kannten. Sehr witzig zu lesen, das ist von den Kollegen von Mimikama, die das im ganzen Wortlaut drin haben und das natürlich dann auch schön en Detail auseinandernehmen. Sehr, sehr lesenswert. Mimikama, sei hier gesagt, ist immer eine Empfehlung wert, weil Mimikama hilft bei dem ganzen Thema Fake News. Aber das mit dem Kfz nicht zulassen zu müssen, ist Zum Beispiel in den USA gibt es da eine Sonderregelung. Wenn man ein neues Fahrzeug hat, darf man es eine gewisse Zeit fahren, ohne es zuzulassen. Sehr lustig. Man sagt Steve Jobs nach, dass er sich immer ein neues Auto gekauft hat, damit er nie sein Auto zulassen musste. Wenn man das Geld hat, kann man das vielleicht auch machen. Genau, also ich bin mir sicher, dass das in Deutschland nicht erlaubt ist. Ich habe wahrscheinlich nicht eine Twitter-Perle entdeckt. Und zwar auch ein Bild von einem vom holländischen Finanzamt. Und das holländische Finanzamt heißt Belastningsdienst. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Braucht man nichts mehr zu sagen eigentlich, nee. Genau. Dann sind wir durch mit dem Kuriosen. Hausmeisterthemen. Ja, die Hausmeisterthemen. Das Hausmeisterthema. Das Hausmeisterthema. Mhm. Ach, genau. Da hast du natürlich mich eingeteilt. Ja, selbstverständlich. Du hast dir wieder was gebastelt. Ich habe gebastelt und zwar, ihr habt wahrscheinlich schon mal gesehen, bei uns auf der Webseite gibt es oben so ein kleines Ribbon, wo man uns auf ein Bierchen einladen kann. Wir haben mit unserem Podcast ein paar Kosten. Wir sind nicht darauf aus, dass wir mit unserem Podcast Geld verdienen. Wir machen das gern, wir machen das freiwillig, wir machen das gern kostenlos. Wir freuen uns aber trotzdem über Unterstützung. Und aus diesem Grund habe ich uns angemeldet bei Steady. Steady ist eine Art Crowdfunding-Plattform in Deutschland. Es ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform. Wer Patreon kennt aus Amerika, Steady ist das deutsche Pendant. Macht auch das ganze finanzielle Handling ein bisschen einfacher, weil die das Ganze auch gleich steuerlich sauber machen und finanzamtkonforme Rechnungen schicken. Hier haben wir uns 5 verschiedene Unterstützungspläne ausgedacht. Da könnt ihr uns gerne unterstützen. Also wir würden uns da sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere von euch uns da regelmäßig unterstützt. Veranstaltungen. Open Data Day weltweit. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, wir sind beim Open Data Day dabei. Und inzwischen ist auch eine Liste da, wer alles am Open Data Day teilnimmt. Also nicht wer in München teilnimmt, sondern welche Städte teilnehmen in Deutschland. Das ist eine weltweite Bewegung und in Deutschland nehmen natürlich Berlin, Bonn, Düsseldorf, Erfurt, Hamburg. In Hamburg gibt es gleich 2 Veranstaltungen. Heilbronn, Jena, Karlsruhe, München natürlich, Essen, Schwerin, Stuttgart und Wuppertal nehmen teil. Ich denke, die Liste wird noch anwachsen. Wir berichten aus München, weil wir können leider nicht überall sein. Aber vielleicht... Wir haben noch keine Außenstelle, genau. Aber vielleicht kriegen wir Feedback aus den einzelnen Städten. Ein Hauptstadtstudio einrichten, wäre eigentlich immer ganz geil. Ne? Wir haben doch einen Hauptstadtkorrespondenten. Wo ist denn der überhaupt? Korrespondenten, aber der ist mit Hauptstadtsachen beschäftigt. Ja, der ist schwer beschäftigt. Er lässt sich entschuldigen. Dann sind wir wieder mal zusammen auf eine Veranstaltung. Ja, CeBIT ist auch wieder und ich darf auch hin. Überraschenderweise. Diesmal. Vollkommen überraschenderweise. Und wir sind im Public Sector Park dabei. Ja, ihr findet uns. Sucht uns. Wir sagen nicht, wo wir stehen, aber ihr werdet uns finden. Spätestens, wenn ihr uns reden hört. Das stimmt. Smart City steht dieses Jahr im Mittelpunkt im Public Sector Park. Ich bin gespannt, was wir alles sehen. Genau, und wir werden versuchen, ein bisschen zu berichten, ein paar Stimmen einzufangen, um euch dann auch an dem Spaß teilhaben zu lassen. Wir werden so ein bisschen als rasende Reporter unterwegs sein. Carla Kolumna. Carla Kolumna, genau. Ja, Republika ist wieder. Ich werde da sein. Ich werde wieder Stimmen einfangen. Ich werde mich da sehr viel mit Open Data, Open Government Themen beschäftigen und auch mal versuchen, da den einen oder anderen noch vors Mikrofon zu bekommen. Eins haben wir noch? Haben wir noch? Ja, und zwar Slide Share. Vor einiger Zeit haben wir an einem Web-Workshop zum Thema Open Data teilgenommen. Und da gab es jetzt die 2. Veranstaltung. Darauf haben wir im letzten Podcast hingewiesen. Und hier konnten wir leider nicht teilnehmen. Wir waren leider beide verhindert. Ich selbst habe beruflich ein Webinar gehalten, also das heißt was etwas Ähnliches. Matthias hat auch teilgenommen und mich da unterstützt. Aber wir haben hier die Folien. Die Folien werden wir veröffentlichen. Und wir haben von einem der Veranstalter gehört, dass es viel Spaß gemacht hat. Und dieser ganze Workshop hätte eigentlich noch 2 Stunden länger dauern können, weil die Gespräche so angenehm waren. Das ist doch sehr erfreulich zu hören. Genau. Also ich freue mich, dass wenn wir beim nächsten wieder dabei sind. Ja, und vielleicht werden wir auch den Veranstalter mal hier ans Mikrofon bekommen. Allerlei. Ja, gehen wir abschließend noch kurz in unsere beliebte Kategorie Allerlei. Auch da haben wir wieder jede Menge lesenswerte Sachen für euch gefunden. Viele Themen zu Open Data, auch zu, ja, was ist E-Government? Mal so die Grundsatzfrage. Also wer unseren Podcast noch nicht kennt, kann sich da auch mal belesen. Oder sich unsere erste Folge anhören. Oder vielleicht auch nicht. Ein Kommentar zum neuen Open Data Gesetz, der das Ganze nicht ganz so positiv bewertet. Dann nochmal was über den Herrn Dobrindt, der über Open Data spricht. Smart City ist natürlich wie immer ein Thema. Und auch die Blockchain ist nochmal erwähnt. Also wie gesagt, schaut da einfach rein. Wie immer haben wir da sehr, sehr spannende Sachen für euch zusammengestellt. Auch ein Artikel, der heißt Das E-Government der Zukunft. Ja. Verheißt viel. Klingt spannend. Genau. Dann sind wir durch. Sind wir am Ende. Am Ende sind wir nicht. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Am Ende der Themen. Genau. Sagen wir so. Dann machen wir den Sack zu. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns nochmal bei Kerstin Bonfig für das Vorstellen der Bayerischen Innovationsstiftung. Jawohl. Und wir wünschen euch einen guten Abend, guten Tag. Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.